Wer kommt denn da? Micky Grauser? Oh, ich sterbe Angst. Ach, du bist der, von dem sie alle reden. Wie komisch, wie komisch. Den Augen trau ich kaum. Du ziehst mich auf. Ich schwöre drauf, der Falsche steht im Raum. So alt und so hässlich. Er ist so groß und rot. Ich platze aus den Nähten und vielleicht lache ich mich tot. Wenn der Oogie Boogie sagt, jetzt bist du auch gleich dran. Hör ihn gut zu und merke wohl, ich bin der Boogie-Mann. Und fängst du an zu zittern, gehört sich's, wie man sieht. Kann sein, dies ist das letzte Mal, du hörst das Boogie-Lied. Sonst wird es dir noch sehr, sehr schlecht ergehen. Die Kinder, sie erwarten mich. Das musst du doch verstehen. Zu witzig, zu witzig. Den Ohren trau ich kaum. Ich ersaufe in meinen Tränen. Ist das alles nur ein Traum? Ich lach mich zu Tode. Und du bist schuld. Doch nun ist die Zeit für mich gekommen, meine Schuldigkeit zu tun. Was willst du denn tun? Bestimmt das Beste, was ich kann. Die Würfel roll ich gern, es ist mein liebster Zeitvertreib. Ich spiel zwar meistens falsch, doch wisst, dass ich ein Spieler bleib. Es macht mehr Spaß, muss ich gestehen, wenn's um ein Leben geht. Nicht meins, mein Freund, doch deins dafür, dass auf dem Spiele steht. Lass mich jetzt gehen, sonst bist du schuld an allem, was dir noch geschieht. Oh Junge, wie ulkig, ich könnte vor Spaß vergehen. Du sitzt jetzt in der Patsche, kannst denn du das nicht verstehen? Es ist nichts mehr zu machen, dir hilft nicht Mann noch Maus, denn ich bin der Oogie Boogie und mit dir ist es bald aus.